Was verbietet uns das dritte Gebot? Schon wieder was verboten? Na, verboten. Das dritte Gebot verbietet uns die knechtlichen Arbeiten und jede Arbeit, die uns vom Gottesdienst abhält. Normalerweise arbeitet man am Sonntag nichts oder so wenig wie möglich halt. Und schon gar keine knechtlichen Arbeiten.